Heidenau kommt einfach nicht zur Ruhe. Gestern Abend gab es gewalttätige Übergriffe durch Angehörige der linken Antifa-Szene. Die Linksautonomen hatten eine Gruppe von Menschen angegriffen, die sie offensichtlich dem rechten Spektrum zugeordnet hatten. Zuvor hatten die rund 250 Linken friedlich vor der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge demonstriert. Beim Abzug zum Bahnhof, der von der Polizei begleitet wurde, war es dann zu den Übergriffen gekommen. Die Polizei setzte daraufhin Reizgas ein. Seit gestern 18 Uhr hatte die Polizei extra einen Kontrollbereich rund um die Flüchtlingsunterkunft eingerichtet, um Ausschreitungen verhindern zu können. Dazu der Dresdner Polizeipräsident Dieter Kroll. Das bedeutet, die Kompetenzen für die Polizei sind an der Stelle dadurch erweitert, dass wir in diesem Kontrollbereich, es ist keine Bannmeile um irgendeine Einrichtung, dass wir dort Personen anhalten dürfen, das dürfen wir sonst so ohne weiteres nicht, dass wir Personen kontrollieren, identifizieren dürfen, dass wir sie durchsuchen dürfen und dass wir mitgeführtes Gepäck und Fahrzeuge durchsuchen dürfen. Dieser Kontrollbereich wird auch heute aufrechterhalten. Polizeipräsident Kroll hatte die Flüchtlinge, die in Heidenau in einem ehemaligen Baumarkt untergebracht sind, gestern Nachmittag besucht, gemeinsam mit Sachsens Ministerpräsident Tillich. Tillich sagte, es gehe nicht nur darum, Polizeipräsenz zu zeigen. Sondern ich wünsche mir auch, dass es Menschen in dieser Stadt, genauso wie überall im Freistaat Sachsen, gibt, die sich auch derjenigen, die zu uns gekommen sind, annehmen, sie bei dem ersten Gang vielleicht auch in die Stadt begleiten, ihnen helfen, ihnen Orientierung geben. Tillichs Appell traf bei einigen Heidenauern auf offene Ohren. Weil man ja eben zeigen muss, dass man eben genau gegen das ist, was so vor 2 Tagen oder einem Tag vorgefallen ist, eben, dass man nicht dafür ist. Heute Mittag haben wir Kuchen gebacken und haben es hergebracht. Das sind ganz normale, nette Leute. Seit der Nacht von Freitag auf Sonnabend kommen Flüchtlinge in Heidenau an, darunter Menschen aus Pakistan, Afghanistan und Syrien. Letzte Nacht, als wir angekommen sind, gab es Demonstrationen gegen uns. Das macht mich sehr traurig, denn als wir aus Afghanistan flüchteten, haben wir alle Hoffnungen in Deutschland gesteckt. Und wenn ich das jetzt sehe, macht es mich einfach nur traurig. Wir sind sehr glücklich, dass hier nicht alle Leute gegen uns sind. Ich hoffe ja, dass es viele sind. Wir sind einfach keine schlechten Menschen, sonst wären wir auch nicht geflohen aus Afghanistan. In Afghanistan ist die Situation gerade sehr schlecht. Wir wollen doch einfach nur ein besseres Leben haben. Our life better. Sachsens Ministerpräsident Tillich sagte gestern, er erwarte, dass alle Menschen in Sachsen akzeptierten, dass Menschen hierher flüchten. Wir wissen nicht, wie viele es sein werden. Wir wissen nur, wenn sie da sind, müssen sie untergebracht werden. Das ist unsere zutiefst menschliche Pflicht. Es gehe um Menschen, sagte gestern auch Tillichs Stellvertreter Martin Dulich, SPD. Wir können nicht akzeptieren, dass hier Gewalt und Hass und Verachtung gegen Menschen von irgendjemand ausgeht. Es ist hier ein brauner Mob unterwegs gewesen in den letzten Tagen. Ich kann an dieser Stelle nicht nur unsere Verachtung dafür ausdrücken, sondern genau das, was wir eben auch damit dokumentieren. Wir stehen hier, um auch klarzumachen, wir lassen uns das nicht gefallen. Wir weichen auch nicht zurück. Bei den Ausschreitungen in der Nacht zum Sonnabend war die Polizei in Heidenau mit 135 Beamten im Einsatz, in der Nacht zum Sonntag mit 170 Beamten. Mutmaßlich extreme Gewalttäter hatten die Polizei mit Steinen und Feuerwerkskörpern attackiert. Polizeisprecher Marco Laske. In den vergangenen beiden Tagen hatte die Dresdner Polizei insgesamt 33 Verletzte zu beklagen. Ein Polizeibeamter ist derart schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Er ist gegenwärtig immer noch nicht dienstfähig, so meine Informationen. Allein die Anzahl von über 30 verletzten Polizeibeamten, denke ich, spricht hier eine ganz deutliche Sprache.